schon irgendwie fassungslos, da steht ja tatsächlich der Rio Reiser. Ich hab geträumt, der Winter war vorbei. Du warst hier und wir waren frei. Und die Morgensonne schien. Es gab keine Angst und nichts zu verlieren. Es war Friede bei den Menschen und unter den Tieren. Das war das Paradies. Der Traum ist aus. Also das war dann schon wie eine kleine Revolution. Der Traum ist aus. Aber ich werde alles geben, was da Wirklichkeit wird. Aber ich werde alles geben, dass da Wirklichkeit wird. Und da spitzte sich das schon von der Stimmung her sehr zu. Der Traum ist aus, bedeutete natürlich was. Also die Leute, die wussten, jetzt kommt gleich diese Zeile. Gibt es ein Land auf der Erde, wo der Traum Wirklichkeit ist? Ich weiß es wirklich nicht. Haben richtig drauf gewartet, um es richtig rauszubrüllen. Ich weiß nur eins, und da bin ich sicher, dieses Land ist es nicht. Dieses Land ist es nicht. Dieses Land ist das nicht. Und wenn eine ganze volle Halle mit 4.000, 5.000 Leuten, die da drin waren, aus vollem Heise brüllt, dieses Land ist es nicht, dann war das schon sehr gänsehauterzeugend. Also das war schon sehr beeindruckend. Ja. Dieses Land ist es nicht. Rio Reiser 1988 in Ost-Berlin. Feature von Henry Bernhard. Dieses Seelenbinaren-Konzert war, glaube ich, für alle Beteiligten, egal ob Rio oder ich oder auch das Publikum, das Gefühl, du bist hier zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Weißt du, Ende 88 mit den Leuten in der Halle, mit der Band und mit Rio, und das war einfach auf den Punkt. Rio Reiser sang am 1. und 2. Oktober 1988 in der Ostberliner Werner Seelenbinder-Halle. Das Konzert war ein Ereignis, ein Hauch Anarchie in einem lethargischen Land. Im Westen tobte damals die Neue Deutsche Welle, im Osten tourten die Pudis, City und meine Band Pankow unablässig Land auf, Land ab. In Moskau reformierte Gorbatschow das Land, in Ost-Berlin herrschte Stillstand. Mein Name ist André Herzberg, ich bin seit 30 Jahren Sänger der Band Pankow. Und von dieser Geschichte wusste ich damals nicht, was ich heute weiß. Dasselbe Land, zu lange gesehen, dieselbe Sprache, zu lange gehört, zu lange gewartet, zu lange gehofft, zu lange die alten Männer verehrt. Ich bin rumgerannt, so viel rumgerannt, so viel rumgerannt, ist doch nichts passiert. Diese lähmende Langeweile, dass sich nichts ändert, dass man irgendwie mit der politischen Führung so gar nicht reden konnte, dass das irgendwie so eine alten Betonköpfe waren, der hat wirklich tatsächlich unsympathisch einfach auch. Ja, man konnte es irgendwie ja politisch finden, wie man wollte, aber du musstest die nur angucken und reden hören. Dann, weißt du, konntest nur entweder lachen oder kotzen eigentlich. Lutz Kaschowski, Musiker. Und da haben sich auch zunehmend die Leute nicht mehr mit identifiziert. Ne? Und das kam natürlich durch Gorbatschow und durch das Gefühl, es geht ja auch anders. Ne? 1987. Die geteilte Stadt Berlin feierte 750 Jahre Stadtgeschichte. Am Reichstag spielten zu Pfingsten vor ca. 70.000 Westberlinern David Bowie, The Eurythmics, Genesis. Auf der anderen Seite, am Brandenburger Tor, versammelten sich mehr als 1.000 Jugendliche. Sie wollten die Musik hören, die vom Reichstag über die Mauer nach Ost-Berlin schallte. Polizei und Stasi drängten die Jugendlichen ab. Steine und Flaschen flogen in Richtung Polizei. Rufe schallten durch die Dunkelheit. Rufe nach Gorbatschow, nach Perestroika, nach Freiheit. Gegen Russen, gegen Bullenschweine und dann vor Westreportern: Die Mauer muss weg. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Während eines Rockfestivals vor dem Reichstag in West-Berlin ist es auf der Ost-Berliner Seite der Mauer zu Zwischenfällen gekommen. Musik kannte gestern Abend wirklich keine Grenzen. Der Wind stand günstig, viele der heißen Rhythmen des Westberliner Rockfestivals vor dem Reichstag waren auf der Ostberliner Seite der Mauer deutlich zu hören und zogen Tausende von Rockfans an. Der aufgestaute Unmut brach sich kurz vor Mitternacht erstmals Bahn. Stark er sich hier! Einmauert es von krankhafter Substanz! Genau. Das Politbüro der SED zog Konsequenzen und Kurt Hager, der Chefideologe, wies das Kulturministerium und die FDJ an, mehr Rockkonzerte mit Weststars zu veranstalten. Die DDR-Jugend sollte von der Mauer fern und im Land gehalten werden. Rainer Börner, damals Kultursekretär in der Berliner FDJ-Bezirksleitung, sah in den Mauerkrawallen seine Chance. Er organisierte schon seit Jahren Rockkonzerte und wollte endlich auch die ganz Großen holen. Was immer mein Ziel war, war irgendwie hinzukriegen, dass man tolle, attraktive Konzerte macht und alle, die wollen, auch hingehen können. Es gab verschiedene Argumente, unter anderem auch diese, dass also solche Probleme mit den Konzerten in West-Berlin gab, der Rezeption von der Ostseite der Mauer aus. Da hatte ich dann nochmal im Sommer sozusagen nach dem Juni so einen Hebel und sagte, es muss doch was passieren. Also wir müssen doch irgendwie Geld irgendwie aufkriegen können, um Konzerte hinzukriegen, die wirklich die Leute interessieren. Viele kamen. Bob Dylan, Bruce Springsteen, Bryan Adams, Joe Cocker, James Brown. Dann kam ja auch noch Depeche Mode. Da waren dann 5.000 in der Halle und 20.000 vor der Halle. Jürgen König war damals Musikredakteur beim Jugendradio DT64. Ich glaube, man merkte dann doch, dass es langsam den Bach runtergeht und man wollte irgendwie gerade die jungen Leute bei der Stange halten. Und die konnte man halt mit den DDR-Bands, die sich ja dumm und dämig getourt haben, natürlich nicht über Jahrzehnte oder über Jahre unterhalten. Die wollten natürlich auch das, was sie aus dem Westradio kannten, wollten die natürlich auch mal live sehen. Und da hat man sich überlegt, vielleicht kann man sie damit ruhig stellen. Es klang wie so, der Staat gönnt euch mal ein bisschen Rockmusik. Weißt du? Das eigentliche Ereignis war das Publikum, weil da waren so viele Leute da, über 100.000 Leute. Und da hatte man das erste Mal ein Gefühl, wow, ey, es sind ja hier nicht die meisten engagierten, interessierten Typen im Westen ausgereist oder so, sondern wir sind viele. Das Gefühl, wir sind viele, und das begann ja schon da. Aber diese Stimmung, diese erwartungsvolle Haltung, die spitzte sich halt zu. Und die Konzerte waren dafür so ein Barometer. Musikalisch waren die 80er Jahre eher fad. Synthesizer, Gelfrisuren, Plastikgefühle, Madonna, die neue deutsche Welle. In Ost-Berlin entwickelte sich in wilden Anfängen im musikalischen Untergrund der Punk. In den Clubs spielten Mitte der 80er die Punkbands Sando, Expander des Fortschritts, Feeling B, die Skeptiker, um nur einige zu nennen. Die Band Tonsteine Scherben löste sich 1985 auf. Ausgerechnet die Band, die mit ihren anarchistischen deutschsprachigen Texten auch dem Westradiosender zu aufmüpfig war. Deren Macht kaputt, was euch kaputt macht, zum Schlachtruf der Kreuzberger Hausbesetzer wurde. Ausgerechnet diese Band ging auseinander. Rio Reiser, der Sänger, Texter und Komponist der Scherben, machte allein weiter. Mitkriegte, dass der Zentralrat zwar drüber nachgedacht hatte, Rio-Konzert zu machen, dann war es ihm aber zu heiß und dann wollten sie ihn nach Dresden, also nicht in Berlin, also nicht so im Mittelpunkt, sondern nach Dresden. Dann hat Rio oder das Management von Rio gesagt, nee, das machen wir auch nicht. Also wenn schon, denn schon. Und dann war alles am Abkippen, dass das Konzert überhaupt stattfindet. Und dann bin ich da rein und habe gesagt, naja, ich habe ja die Seelenbinderhalle eine Woche, machen wir sowieso mehrere Konzerte, dann würde es prima reinpassen. Und ihr könnt ja dann sagen, es ist Berliner Verantwortung. Seid ihr nicht verantwortlich dafür, wenn was schief geht, wie ihr meint, dann könnt ihr das sagen, das waren die da. Und so ist es dann gekommen. Ich wollte nur sagen, hallo, hallo. Die Werner Seelenbinderhalle in Ost-Berlin war nicht schön, aber groß. Boxen, Eishockey, Parteitage. Walter Ulbricht hatte 1952 in der ehemaligen Fleisch-Großmarkthalle den Aufbau des Sozialismus verkündet. Rainer Börner, der Berliner FDJ-Kultursekretär, organisiert hier Konzerte. Im Oktober 88 Rio Reiser. Das DDR-Jugendfernsehen und die Jugendwelle DT64 sollen mitschneiden. Fehlt noch eine Vorband. Kannst du dir vorstellen, als Vorband von Rio und Band zu spielen? Der Einzige, der wirklich dazu passte, Lutz Gaschowski. Also das wollte ich unbedingt, dass dann, auch wenn es ein deutsch-deutsches Konzert war, was immer so problematisch war, aber das passte. Das hatte ein sehr interessantes Angebot und gleichzeitig aber auch sehr gefährlich, weil in dem Jahr schon viele DDR-Bands bluten mussten für Sachen, die sie nicht zu verantworten hatten, weil die mit dem Staat, mit dem System oder sonst wie identifiziert wurden und dann niedergebrüllt, gebuht wurden, mit Bockwürsten und Milchtüten beworfen bei diesen Riesenkonzerten, die ja da in Radrennbahn Weißensee stattgefunden hatten, ne? Und weißt du, es gibt halt so Situationen im Leben, da weißt du, du musst das machen, auch wenn du da Prügel kriegst oder wenn das nicht klappt, aber du ärgerst dich hinterher, wenn du die Erfahrung nicht gemacht hast oder wenn du dich nicht traut hast. Zwei Konzerte sollen es werden, am 1. und 2. Oktober 1988 in der Werner Seelenbinderhalle. Karten gibt es für 15 Mark. Ich habe die von meiner Russischlehrerin bekommen. Katrin Köhler war damals Schülerin in Berlin. Die hatte die übrig und hat halt gefragt, wer da hingehen möchte. Und ich habe dann gesagt, okay, Rio Reiser, da gehe ich mal hin. Das war eigentlich ganz gut zu handeln dort, weil es so Kartenhäuschen gab vor der alten Seelenbinderhalle. Wir haben eigentlich offiziell immer so am, sagen wir mal, Samstag 9 angefangen und am Vorabend, Freitagabend ab 6 oder so standen da schon Leute. Peter Steitz, Künstlername LaRue, hatte mit Rio Reiser Musik gemacht, seit sie 16 waren. Sie waren Freunde und zusammen waren sie der Kern der Band Tonsteine Scherben. Ich bin irgendwie 67 nach Berlin gekommen, habe erstmal die Mauer gesehen. Und ich weiß, dass ich das meine Oma gar nicht erklären konnte, die in Frankreich wohnte, wo ich wohne und wie da die Situation ist. LaRue spielte auf Reisers Solotournee Gitarre. Die beiden Konzerte werden für beide die letzten gemeinsam sein. Nach 22 Jahren trennen sie sich. Wir haben nachmittags unseren Soundcheck gemacht und dann kamen die an. Da kann ich mich nur noch erinnern an LaRue. Der hatte einen hellblauen Sommeranzug an und einen Strohhut auf und sah halt so südländisch aus. Ich dachte, wow, boah, was ein Typ. Ja. Und Rio hoch, sehr schick, mit so einem dunklen Anzug und so einem weißen Schal. Waren sehr nett und gleichzeitig, die hatten Charisma, weißt du, was ich meine? Also die hatten, du hast schon gemerkt, wenn die in den Raum kamen, hat man die angeguckt. Die waren interessante Typen, einfach interessante Menschen, das war klar. Es gab wahnsinnig viel Pressetermine, also große Anfragen. Vielleicht noch was zu deinem derzeitigen musikalischen Konzept. Als du noch bei den Charmen warst, sprach man davon, das wäre eine Vorwegnahme des Punk gewesen. Wie würdest du deine derzeitige musikalische Richtung beschreiben? Es ist so Versuch, alles möglichst unter einen Hut zu bringen. Also sowohl meine Ansprüche als auch bestimmte Ansprüche, die Plattenfirmen, vor allem die Sender an einen Stellen von einem bestimmten Sound, der erfüllt werden muss, der möglichst englisch-amerikanisch und so weiter klingen soll, eben, dass die Bassdrum Bumm macht und die Snare Knall. Also das muss dann eben sein, nicht, damit es nicht zu sehr aus dem Rahmen fällt. 1. Oktober 1988. 19 Uhr ist Einlass in der Werner Seelenbinderhalle. Es hieß ja bis zuletzt Wellblechpalast. Davor war freier Platz. Wir verstanden da tausende von Leuten schon, als ich ankam da, also vorm Einlass. Und dann rennen die natürlich los, dass sie nach ganz vorne kommen. Strahlend und fröhlich und tolle Gesichter eigentlich, die, als sie da reinströmen. Wie die auch aussahen in den 80er Jahren, ja, wie wir wahrscheinlich alle ausgesehen haben, witzig. Viele Jungs mit Oberlippenbart, erstaunlich, wie schnell sich das doch wandelt. Jeansjacke werde ich bestimmt auch angehabt haben, aber Stonewash-Jeans hatte ich Dauerwelle auch nicht. Alle warten auf Rio Reiser, aber davor kommt die Vorband Kerschowski. Lutz Kerschowski muss in die Höhle des Löwen. Das hätte total nach hinten losgehen können. Und ich habe das versucht zu lösen, indem wir mit einem ganz ruhigen Song angefangen haben. Mit einem Bass und einem Saxophon und ziemlich ruhig. Und so wurde es auch auf einmal ganz ruhig und das war eine schöne Atmosphäre. Und ich glaube, das hat den Leuten ganz gut gefallen. Jedenfalls haben sie uns nicht ausgebucht. Es flog auch nichts auf die Bühne. Und dann, nach Kerschowski und der Umbaupause, grüner Nebel, blaue Scheinwerfer. Und heraus tritt lächelnd ein schmaler Mann im Sakko, eine Schiebermütze auf dem Kopf. Rio Reiser. Links neben ihm im weißen Hemd mit Strohhut und Gitarre, Lan Rue. Scherben durften die ja nicht spielen. Und insofern war das für mich ein schönes Erlebnis, überhaupt mal in der DDR gespielt zu haben. Haben wir mit alles nur angefangen? Schon gewagt, ja. Aber sonst, alles Lüge, alles Lüge, alles Lüge, alles Lüge. Da darf man nicht zu viel reininterpretieren, aber trotzdem ist es natürlich so ein gewisses Statement, damit anzufangen. Haha, kann ich da nur sagen. Also sowas. Also das ist, ich meine, das ist ein kleiner, alberner Song mit einem ganz lustigen Refrain, der überall hinpasst. Es stichelt, aber es ist kein weltweiter und kein politischer Song. Von Funktionärsseite wurde halt immer irgendwie darauf Wert gelegt zu sagen, er analysiert die Zustände in der BRD. Und diese Texte waren halt wirklich so und so auslegbar. Und das war natürlich das Gute fürs Publikum und das Schlechte für die Funktionäre, die, glaube ich, erst bei dem Konzert mitbekommen haben, wen sie da auf die Bühne gestellt haben und was mit diesen Texten passieren kann. Alles Lüge. Doch, na klar, ist das auch ein Spaßsong. Weißt du, man darf das nicht höher hängen, als es ist. Gerade zu DDR-Zeiten wurden natürlich irgendwie in Texten immer unheimlich viel reininterpretiert und sonst was. Ja, viele DDR-Texte haben, ja, entweder waren sie harmlos oder bedeutend, weißt du, aber dazwischen gab es wenig eigentlich, ja. Und das hatte Rio, weißt du, albern, witzig, politisch aggressiv, poetisch, ja, auch banal, Und diese Mischung, die finde ich einfach unheimlich gut, weil so ist das Leben. Das Leben ist wie ein Schiff mit vielen Decks, wo unten wird gesoffen und getanzt und oben wird über große Sachen gesprochen, zwischendurch spielen Kinder und so weiter, weißt du? Und diese Vielschichtigkeit, die das Leben hat, die sollte auch ein Songwriter in seinen Songs einfach drin haben, ja? Da kam eine Power, die stand ja dicht an dicht und dann gab es ja noch einen Rang, war unheimlich voll und du hast gemerkt, dass da eine unglaubliche Erwartungshaltung ist, ja? Die standen wirklich wie ein Mann und die wollten das wissen und es war eine Mischung aus Musik und Politik, muss man wirklich so sagen. Und viele waren ja auch mit schwarzen Fahnen gekommen, mit roten Fahnen und so, ja. Diese Symbol für Anarchie und so weiter, ja. Aber sonst als Lüge, als Lüge, als Lüge, alles Lüge. Vorsichtshalber strahlt das DDR-Fernsehen den Alles-Lüge-Refrain extra leise aus. Das Publikum ist nicht zu hören. In der Radioaufnahme singt das Publikum sehr deutlich den Refrain mit. Und auch von den Fahnen ist im Fernsehen nur eine manchmal zu sehen. Ein schwarzer Stern auf rotem Grund, direkt vor der Bühne. Gerade dieses Konzert, also war schon eine sehr sensibilisierte Situation. Also für mich war das sehr emotional und okay, das habe ich auch mitgekriegt, dass wir auch nicht spielen durften, was wir wollten. Da gab es irgendwie, also im Nachhinein habe ich das erfahren, bestimmte Sachen konnten wir nicht spielen, bestimmte Sachen wird trotzdem gespielt. Schwierig zu rekonstruieren, weil ich weiß, es gab auf jeden Fall eine Art Zensur. Alles Lüge! Alles Lüge! Alles Lüge! Alles Lüge! Rio selbst natürlich, Hammer, war wirklich unglaublich überzeugend und so eine Mischung aus charmant und warmherzig und dann diese Power in der Stimme und so, da kriegt man schon Gänsehaut. Rio war sehr locker an dem Abend, weißt du? Ja, wir waren da gut drauf, hat Spaß gemacht. Lassen wir uns die Welt nicht ändern. Ich frag mich, wie machst du das nur? Du bist doch kein Geist in der Flasche. Und du bist auch kein Loch in der Natur. Denn nach jedem Schritt, den du gehst, und nach jedem Wort, das du sagst, und nach jedem Bissen, den du isst, ist die Welt anders, als sie vorher war. Wann, wenn ich jetzt, wo, wenn ich hier, wie, wenn ohne Liebe wäre, wenn ich mir. Die Wirkung der Songs war natürlich eine völlig andere, weißt du? Das war so ein gewissen Respekt, das fand ich sehr intensiv. Und dann kamen natürlich schon die Rufe, dass die Leute Scherben hören wollten. Und man hat das aber eigentlich nicht geglaubt. Also man hat gedacht, das darf der hier nicht singen, das ist zensiert. Gibt es ein Land auf der Erde? Irgendwie hat uns das beide genervt, dass immer am Anfang immer die Leute Scherben, Scherben schrien. Und als er dann den ersten Scherben-Song gesungen hat, da haben natürlich auch die Leute gejubelt. Und also das war dann schon wie eine kleine Revolution. Es ist nicht, dieses Land ist es nicht. Es ist unser Land. Gib mir deine Liebe, gib mir deine Hand. Der Traum ist aus. Der Traum ist aus. Aber ich werde alles geben, dass er Wirklichkeit wird. Aber ich werde alles geben, dass er Wirklichkeit, Wirklichkeit, Wirklichkeit. Ja, man hört das an der Reaktion. Also, das hat doch wie eine Faust aufs Auge gepasst. Da hast du gemerkt, wie stark die Musik ist und zeitlos. auf den Punkt gebracht. Die Wende war ja noch nicht in Sicht, aber das war schon so ein Moment, wo man gedacht hat, Mensch, das lässt sich hier vielleicht was bewegen oder so viele Menschen waren sich da jetzt einig. Also wenn das Konzert das I war, dann war der Song und die Stelle der Punkt. Das will auch wirklich sehen, es sieht schlimm aus, wirklich. Am 2. Oktober 1988, am nächsten Tag, nochmal das gleiche Konzert. Die gleiche Stimmung, der gleiche Jubel, die gleiche Gänsehaut bei Der Traum ist aus. Rio Reiser singt die gleichen Songs. Lutz Kerschowski spielt das gleiche Vorprogramm. Nur das Ende verläuft anders. Die beiden Bands machen eine Session und spielen gemeinsam Eddie Cochrans Summertime Blues. Bei Kerschowski heißt er Heißer Sommer. Für Rio Reiser sind die beiden Konzerte 1988 in Ost-Berlin der Höhepunkt seiner Solokarriere. Man hatte ja auch schon irgendwo innerlich die Schere im Kopf, muss man zugeben, wenn man da in den Ostmedien gearbeitet hat. Man konnte schon denken sich, was sie gerne rausgeschnitten haben wollten oder nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob wir diesen Der Traum ist aus wirklich gesendet haben, weil das Publikum doch sehr laut gerufen hat. Dieses Land ist es nicht. Lutz Kerschowski darf im Sommer 89 zu Rio Reiser in den Westen reisen, um seine neue Platte mit ihm gemeinsam abzumischen. Nachdem die Mauer gefallen ist, wird er Gitarrist in Rios Band. 1991 erscheint das Album Durch die Wand. Reiser schreibt Filmmusiken, spielt Theater und singt. Sein Gesundheitszustand verschlechtert sich. Im Mai 1996 gibt Rio Reiser sein letztes offizielles Konzert in Plauen im Vogtland. Wenige Monate später, im August, stirbt Rio Reiser im Alter von 46 Jahren an Kreislaufversagen. Seitdem kümmert sich Lutz Kerschowski um den musikalischen Nachlass. 15 Jahre befand sich das Grab von Rio Reiser auf dem Fresenhof in Nordfriesland, dem Privatgrundstück der Familie. Dann wird das Anwesen verkauft und der Sarg im Februar 2011 auf den Berliner Alter St. Matthäus Kirchhof umgebettet. Ich steh für dich, hör für dich. Ich lüge und ich schwör für dich. Ich hol den blauen Mond für dich. Für dich. Immer für dich, immer dich. Rio Reiser war mir von Beginn meiner Karriere an ein Vorbild. Und ich halte ihn nach wie vor für einen der größten Künstler in Deutschland. Dieses Land ist es nicht. Rio Reiser 1988 in Ost-Berlin. Feature von Henry Bernhard. Redaktion Ulf Köhler. Es sprach André Herzberg. Schnitt Hans-Peter Runert. Ton André Lühr. Regieassistenz Annette Krake. Regie Andreas Meinitzberger. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2011.